Morgenandacht von Reinhard Hirtler, 1. Korinther 1, Tag 8. Guten Morgen und einen guten Morgen. Ich hoffe, ihr seid alle glücklich in Jesus. Schau also, was er in Vers 7 in der Passion-Übersetzung sagt. So fehlt es euch nun an keiner geistlichen Gabe, während ihr sehnsüchtig die Erscheinung des Herrn Jesus des Gesalbten erwartet. Das Erste, was hier wirklich unglaublich ist, diese Korinther hatten so viel Glauben und sie lebten aus der Gnade. Das bedeutet, dass sie die göttliche Fähigkeit hatten, Dinge zu tun. Deshalb fehlte es ihnen an keiner geistlichen Gabe. Aber weißt du, was das Unglaubliche daran ist? Das Unglaubliche ist, dass es der Glaube war, der sie dazu brachte, all diese Gaben zu nutzen. Wenn du lernst, im Glauben zu leben, kannst du dich immer im Übernatürlichen bewegen. Das heißt aber nicht, dass dein Leben in Ordnung ist. Das zeigt uns auch der Brief an die Korinther. Paulus schrieb den Brief, um viele Sünden zu korrigieren, und doch flossen sie in allen geistlichen Gaben. Paulus sagt nicht, dass es falsch sei, die Gaben zu nutzen. Er ermutigte sie sogar dazu. Und ich glaube, das ist einer der Fehler, die die Gemeinden machen. Eigentlich sind es mehrere. Der erste Fehler, den die Gemeinden machen, ist, dass wir uns die Gaben anschauen und denken, das sei genug. Wenn jemand in den geistlichen Gaben mächtig voranschreitet, denken wir, dass die Leute perfekt sein müssen. Aber wir sehen bei den Korinthern, dass dem nicht so ist. Er sagte, dass es ihnen an keiner der geistlichen Gaben fehlte. Wir dürfen also nicht denken, dass nur weil Menschen in der übernatürlichen Gabe wandeln, dies auch bedeutet, dass jetzt jeder Teil ihres Lebens in Ordnung ist. Denn Paulus ermutigte sie in den geistlichen Gaben, aber er korrigierte ihren sündigen Lebensstil. Es ist so traurig für mich, wenn ich Menschen sehe, die durch den Glauben gelernt haben, in den Gaben des Geistes zu fließen. Und dass sie gelernt haben, das zu tun, wachsen ihre Gaben und wachsen und wachsen. Dann passiert etwas. Manchmal glauben sie, dass nur weil sie in ihren Gaben so stark sind, alles in Ordnung ist. Sie ignorieren den Charakter. Doch oft passiert noch etwas anderes. Die anderen Menschen in der Gemeinde, die anderen Christen stellen diese Menschen als etwas ganz Besonderes hin, weil sie in den Gaben fließen. Auch das ist falsch. Wenn wir gelernt haben, in den Gaben zu wandeln, bedeutet das einfach, dass wir gelernt haben, im Glauben zu wandeln. Das macht uns nicht außergewöhnlich oder perfekt. Ich finde es sehr traurig, wenn Menschen ihren Charakter aufgrund ihrer Gaben vergessen. Als ich ein Teenager war, hat mich diese Wahrheit wirklich tief getroffen. Was habe ich dann getan? Ich fing an, zum Herrn zu schreien. Ich sagte Folgendes: Herr, bitte lass niemals zu, dass meine Gabe wichtiger wird als mein Charakter. Eigentlich betete ich immer: Herr, ich möchte lieber, dass du mein ganzes Leben lang an meinem Charakter arbeitest und mich erst gegen Ende meines Lebens kraftvoll gebrauchst, wenn mein Charakter entwickelt ist, als dass du mich mächtig gebrauchst, wenn der Charakter noch nicht bereit ist, mit der Gabe umzugehen. Ich habe schon oft erlebt, dass großartige Gaben durch einen schlechten Charakter zerstört wurden. Damit müssen wir sehr vorsichtig umgehen. Brauchen wir also die Gaben? Ja, Paulus ermutigt sie. Doch wir müssen daran denken, dass auch die größte Gabe durch einen schlechten Charakter zerstört werden kann. Schau, dann sagt Paulus etwas, das fast aus dem Zusammenhang gerissen scheint. Zuerst sagt er, euch fehlt es an keiner Gabe. Doch dann sagt er, ihr wartet sehnsüchtig auf die Erscheinung des Herrn Jesus des Gesalbten. Das ist wirklich interessant, denn diese Aussage bedeutet, dass sie auf die Rückkehr Jesu warteten. Hört zu, sollen wir alle sehnlichst auf Jesu Wiederkehr warten? Ja, doch schau mal. Nur weil sie sehnsüchtig auf Jesus warteten, bedeutet das nicht, dass sie ein Leben ohne Sünde führten. Das macht für mich keinen Sinn. Wenn du weißt, dass dein Bräutigam jeden Moment zurückkommt, wie kannst du dann so leben, dass er unzufrieden ist? Und doch taten sie es. Das muss uns eine Warnung sein. Ich frage mich, ob das passiert ist, weil ihnen die Gaben wichtiger waren als die Heiligkeit. Wir brauchen beides. Bis morgen, Leute.